Tief im Winter, kurz vor Neujahr, fährt ein immenser Cadillac durchs Dorf Flötigen am Ausgang des Flötenbachtals. Pflügt sich mühsam durch die verschneite Dorfstraße, hält an einer Garage. Walt Lodger, der sich samt dem Cadillac mit einem gecharterten Flugzeug aus Kanada nach Kloten transportieren ließ, quält sich aus dem Wagen. Etwa 65, krauses graues Haar, struppiger grauer Bart mit schwarzen Strähnen. Pelzmantel, Pelzstiefel. Bist du Will aus Grabersinne? Ja, ein bisschen jüngst, aber... Er ist verdutzt, dass der Fremde Berndeutsch redet und dazu noch im Flötenbacher Dialekt. Der Graber Willow ist seit mehr als 30 Jahren tot. Hätt ihr meinen Vater noch kennt? Als Velohändler. Und woher weiter? Ins Tal hoch. Tal hoch? Kommt ihr auch mit den Kettinnen nicht. Die Wilderer da oben weigern sich, einen Schneepflug zu suchen zu tun. Nicht einmal das Postauto fährt. Mach's einen Weg her. Lodger stapft im Schnee herum, während der Garagist arbeitet. Er zahlt, steigt ein und fährt ins Tal hinauf, an schlittelnden Kindern vorbei und lässt schon arg schleudernd die letzten Bauernhäuser hinter sich. Wie die Straße flacher wird, gibt er Gas, prallt seitlich an eine Telefonstange, die knickt ab, aber der Cadillac kommt wieder auf die Straße, die steigt, führt in den Wald. In einer Kurve rutscht der Wagen trotz der Schneeketten ab, halb eine steile Böschung hinunter und bleibt im metertiefen Schnee stecken. Lodger zwängt sich aus dem Wagen. Die Türe lässt sich kaum öffnen. Er steht bis zum Bauch im Schnee, arbeitet sich zur Straße hinauf, rutscht wieder hinunter, arbeitet sich wieder hinauf, steht auf der Straße, schüttelt sich. Schnee fällt von seinem Pelz. Er stampft weiter. Die Straße ist manchmal kaum zu erkennen. Die weißen Tannen mit den schwer hängenden Ästen wachsen zu einer unförmigen Schneemasse zusammen. Lodger stapft wie durch eine Gletscherspalte. Der Himmel über ihm, gleißendes Silber. Er stolpert über etwas, fällt hin, steht auf, reißt hoch, worüber er gestolpert ist, hält eine Leiche in den Fäusten. Schüttelt sie. Ein alter Mann mit weißen Bartstoppeln im schneebedeckten Gesicht starrt ihn an. Lodger lässt die Leiche fallen, stapft weiter. Kommt zu einer Lichtung, auf den Tannenwipfeln blutiges Licht. Die Sonne sinkt hinter einen schwarzen Bergrücken. Einmal rutscht Lodger einen Hang hinunter, kracht gegen eine Tanne. Es dauert mehr als eine halbe Stunde, bis Lodger den Weg wieder erreicht. Lodger streckt sich. Er spürt, wie sein Atem dampft. Die Finsternis ist nun vollkommen. Er bricht durch Schneemassen, die er nicht mehr sieht, ist plötzlich frei. Die Tannen weichen zurück. Vom Himmel brennen Sterne. Fast im Zenit Capella. Orion halb von einem gezackten Grat verdeckt. Lodger kennt sich in den Sternen aus. Lichter tauchen auf, eine Straßenlaterne. 3, 4 erleuchtete Fenster. Auf einmal ist die Straße frei von Schnee, gesalzen. Lodger betritt den Hotelgasthof Bären, geht durch den schmalen Korridor, öffnet die Türe mit der Aufschrift Gaststube, steht auf der Schwelle, sieht sich um. Am Tisch, neben der Reihe kleiner Fenster, sitzen Bauern. Ein dicker Polizist und der Bärenwirt. Am Tischende, unter dem Foto General Guisans, Jassenvier. Lodger setzt sich an den Tisch neben der Standuhr, ohne den Pelzmantel auszuziehen. Ein Toter liegt im Schnee, auf der Straße im Flötenbachwald. Das ist der alte, der Wiege. Ein Liter Betsy. Ein Liter Betsy gibt es hier nicht. Nur zwei. Schlag in Haufen Seppo ist also der neue Bärenwirt. Gewiss auch Gemeindepräsident, hä? Ich wohl. Kennen die mich denn? Denk einmal nachher. Bist du nicht locker so alt? Bist im Denken schon gegen langsamer gewesen. Kommt jetzt der Liter Betsy oder kommt er nicht? Wieder! Ja. Wo zum Teufel kommst du her? Aus Kanada. Zum Mal? Da wird es ein Kläri, aber ich wundere. Welches Kläri? Hey, so ein Brückes Kläri. Die, die das Mal vom Dolph und Manni ist ausgespannt worden. Ja, so. Zurbrückes Kläri ist jetzt Dolph und Mannis Frau. Das habe ich ganz vergessen. Und wenn du damals die Klärung geschwängert hast, ist sie Frau Manni geworden. Und? Was hat es dort gegeben? Ein Bub, der schon 40. Er jasset dort unter dem General Gisan. Und? Was ist denn aus dir geworden in dem Kanada? Der Walt Lutcher bin ich geworden. Walt Lutcher? Ein cooler Name. So sagt man dort einen Verlocher. Warum bist du jetzt zurückgekommen? Ich geh's ging noch dreckig. Nein. In diesem Regen- und Schneeloch ist das halt so. Das Tal hat den Anschluss an die moderne Zeit verpasst. Die meisten sind ins Unterland gezogen, und eigentlich sind nur noch die Dümmeren da geblieben. Denen, was gleich ist, wenn sie arm wie Kirchenmäuse bleiben. Ja, mir ist es so nicht besonders gut gegangen. Abgesehen davon, näher ist es ja gar nicht, wenn man muss Gemeindepräsident von der jämmerlichsten Gemeinde vom Oberland sein muss. Und ja, ich hatte noch persönliches Pech. Meine erste Frau war Ochsenbotzimmer. Die ist und ist nicht schwanger geworden. Er ist ein Wunderdoktor im Appenzellischen. Hätte er ihr helfen können. Sie hat Samuel geboren. Sie war aber offenbar schon zu alt und daran gestorben. Dann habe ich ein Jahr später eine junge Kurate, eine aus Flötigen. Von der habe ich 10. Sie ist erst gerade konfirmiert worden. Aber ihre Mutter ist just 32 und ich bin zu alt für so einen Donnersweib. Ich muss höllisch aufpassen. Das Kanada gehört mir ein Gebiet, das ist grösser als das Berner Oberland. Uran, Öl, Eisenerz. Wie viele Haushaltige seid ihr denn noch hier oben? 16, die anderen sind alle abgewandert. Woher kommt der Lehrer und der Polizist? Der Lehrer kommt aus der Hauptstadt und der Polizist von Koningen. Er ist auch Wildhüter. Die Lehrer und der Polizist zählen nicht. Das macht 14 Familien. Ich vermache euch 14 Millionen. 14 Millionen? Das kannst du dir doch gar nicht leisten. Kann mir noch viel mehr leisten. 14 Millionen? Einfach so? Nein, nicht einfach so. Dann müssen wir dafür den Teufel Manni zu totschlagen. Totschlagen? Der Teufel Manni? Der Teufel Manni? Das Totschlagen? Der? Glotz nicht so blöd. Du Spitsch. Wieso? Du hast einfach zu viel gesoffen. Ich saufe nie zu viel. Du bist ganz einfach verrückt. Wohlklatsch. Einfach. Übrigens schnapp. Auch das kann ich mir leisten. Ja, wem musst du dich eigentlich rächen? Am Clary oder am Teufel? Vergessen. Nur, dass ich mich muss rächen muss, weil ich es geschworen habe. Das habe ich nicht vergessen. Das ist einfach verrückt. Möglich? $30 Millionen. 14. Mit denen wüsst ihr ja sowieso nichts Gescheites anzufangen. Wenn? In 10 Tagen. Ich rufe morgen eine Gemeindeversammlung ein, ohne den Polizisten. Mach das. Sie wird ablehnen. Sie wird annehmen. Oder Teufel, Manni. Ich kenne den Löw. Bring mir die Flaschen aufs Zimmer. Frieda, mach das Nummer 14 zu weg. Sofort, Meister. Das ist eine gute Serviertochter. Pinko Koblers älteste. Hauptsache, sie ist gut gewachsen. Hm? Hast du kein Gepäck? Im Wagen. Er liegt in der Nähe von Flötigen am Waldrand im Schnee, unten an Bord. Samt den 14 Millionen. In tausiger Nötli. Sie betreten das Zimmer, wo Frieda das Bett herrichtet. Lutcher wirft den Mantel in die Ecke, öffnet eines der zwei kleinen Fenster. Schnee weht ins Zimmer. Er steht in einem Trainingsanzug da, dunkelblau mit gelben Doppelstreifen. Lutcher zieht die Stiefel aus. In der Türe erscheint ein junger Mann, groß, aber etwas zu dick für sein Alter. Das ist Miguel, das ist Emo, 18. So. Frieda, zieh dich ab. Ich schlafe nie ohne Frau. Aber... sagen Samu und Frieda. Schick, mach! Herrscht der Bären, wird die Frieda an. Und du, Samu, komm! Und er schließt die Türe. Du Dubu, spannt den Ross für den Schlitten und sagt Ochsenblutz Maxu, er soll mit seinen zwei nachkommen. Wir müssen Waldis Lochers Wagen aufschleppen. Ach, du hast ja keine Ahnung, was wir sonst für eine Chance verpassen. Ewig wird sie so schreien, dass du nicht mit deinen Friedern pfusen. Sie schaffen es mit den vier Rossen. Zwar rutscht, saust und poltert eines von Ochsenbluts Tieren die Flötenbachschlucht hinunter, aber am Morgen steht der Cadillac im Hof des Bären. Blauer Himmel. Stechende Sonne. In der Küche sitzt die Bärenwirtin mit ihrer Tochter Annie. Und auch Frieda sitzt am Tisch, übernächtigt. Der Bärenwirt schlürft Milchkaffee. So, wieder eine Zuni rufen. Hey, ist wird frei. Frau, du kannst servieren. Er will aber eine neue. Übrigens, der Locher heisst jetzt Latscher. Walt Latscher. Was ist eigentlich los? Unsere Chance ist gekommen. Da muss ich. Er ist eine Chance! Der Wagen haben wir aufgeschleppt. Was ist mit dem Toten? Ja, den haben sie auch mitgebracht. Das ist der alte Wiger. Oder Zündschlüssel. Steckt er noch im Anlasser? Das ganze Bündel von Schlüsseln. Der Zündschlüssel passt auch für den Kofferraum. Bring die Koffer, die da drin ist, hier rauf. Und sonst, Bärenwirt, du weißt ja, was du noch zu suchen zu bringen hast. Der Bärenwirt stürmt die Treppe hinunter, hastet zum Wagen. Kommt nach einer Weile mit einem großen alten Koffer. Stürmt die Treppe wieder hinauf, legt den Koffer bei Lodger auf den Tisch, dem Bettende gegenüber, öffnet ihn und starrt auf lauter Bündel von tausender Noten. Wie viel ist dein? Exakt 14 Millionen. Du hast also über uns im Dorf Bescheid gewusst. Ne? Ich bin eben gegen informiert. Gut. Annie! Annie! Was weiß der Vater? Aufgekommen sonst! Das da! Das ist die Chance. Was? Komm, zieh dich ab und lieg zum Latschen. Aber ich bin doch jetzt vorangekommen. Was? Tu mir wieder so. Mit Hinterkrachens Kichel hast du immer auch schon gefuset. Und die Mutter hat es noch vor der Konfirmation getrieben. Annie zieht sich aus. Und der Bärenwirt beginnt mit dem Rücken gegen das Bett die Tausendernoten zu zählen. Hinter ihm schreit Annie auf. Der Bärenwirt zählt und zählt, alles Bündel von Zehntausender-Noten. Die Sonne scheint ihm durch die Scheiben des Fensters direkt ins Gesicht. Er zählt und zählt. Annie hinter ihm keucht. Er sieht im Fenster, dessen unterer Teil dank dem Dach des Nachbarhauses wie ein Spiegel wirkt, Annies nackten Rücken auf und ab tanzen. Er zählt. 500.000 hat er schon geschafft. Er will es genau wissen. Jetzt wölbt sich hinter ihm der gewaltige Leib Lodgers. Er zählt und zählt. Annie schreit. Er zählt. 1 Million endlich, noch 13. Jeden Tausender muss er sehen. Jetzt wollte ich wieder Frieda. Aber ich habe noch nicht genug. Nicht? Jeder Mensch. Die Sonne ist jetzt aus dem Fenster verschwunden. Die Scheiben werden immer mehr zum Spiegel. Der Bärenwirt zählt und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 Millionen. 1, 2, 3, 4, er zählt und zählt. Die Finger zittern immer mehr. Und wenn er glaubt, er habe sich verzählt, fängt er beim Bündel wieder von vorne an. Ich kann nicht. Frieda soll kommen. Und du, Annie, bringst mir auch so Blutz aus hier. Schnaps muss ich auch wieder haben. Du musst so Hackes zu Hause holen. Stunden sind vergangen. Der Himmel verdunkelt sich. Er macht Licht, um besser zählen zu können. Seit Stunden ist es hinter ihm ruhig geworden. Kein Keuchen, Knarren, Hin- und Herrücken und Auf- und Abtanzen mehr. Er zählt und zählt. Auf einmal tanzt in der Fensterscheibe wieder ein nackter Rücken auf und ab. Ochsenbluts Elsi oder Hackers Züssi. Er zählt und zählt. Die Nacht ist draußen hereingebrochen. Plötzlich springt der Bärenwirt auf. Ich sag's, 14, Simone. Exakt. Er rennt aus dem Zimmer. Die Treppe hinunter. In der Gaststube sind die Bauern schon versammelt. Der Bärenwirt ist bachnass. Exakt 14 Millionen. Genau. Ich habe sie nachgezählt. Soll ich protokollieren? Ja, bist du eigentlich verrückt? Hier gibt es doch nichts zu schreiben. Bub, hast du das mit dem Polizisten erledigt? Ein Korb Brot an ihn gebracht. Jetzt ist er stockbesoffen und schlafen. Gut. Am Ende hat man zur Sache gekommen. Erstens geht es um den Ohr. Man macht von mir eine Schwast um 1000 Money. Ich bin gegen ihn angesehen. Am besten ist es, wenn man ihn gerade jetzt hinter einem Bären erschlägt. Und ich auf dem Flötenbachböden begraben. Na ja, 14 Millionen sind 14 Millionen. Und deshalb kann ich einen zu lernen, dass sie nicht zufällig auftaucht. Und der Bären wird es den Leuten ein Gesüchli zu machen. Zum Beispiel Manis Jöckl. Den hat sie doch ganz gern. Und Jöckl. Du kannst sie ja bitten, sie soll ein paar von ihren Versen vorlesen. Wo ist? Die Versen doch geben. Wo ist die Lehrerin? Jörgel, der Kapelle. Das dauert mindestens noch 2 Stunden. Schön. Dann können wir anfangen. Ich glaube, vor allem hat der Dolfo Manni zu Recht etwas zu sagen. Schließlich sind wir ja eine Demokratie. Nein, ich kann gar nichts sagen. Ja, wie auch im Dorf das Geld nötig. Bin doch nicht so blöd, dass ich das nicht sehe. Oh, wenn es mir ans Leben geht. Das Leben macht mir sowieso längstens keinen Spass mehr. Holt also nur zu. Am besten so, wie der Herr Mendel zur Brücke vorgeschlagen hat. Gerade jetzt! Los, Manni, das mit dem Mohung nehme ich dir zurück. Du hast sehr anständig, unerkannt anständig geredet. Ja, jetzt müssen wir einfach auswählen. Wer das die hinteren Bären mit dem Bielier schlägt? Der Wald Latschlag ausrichten, es dürfte erst in der nächsten Vollmondnacht geschehen. Oh. Gut gewachsenes Töchterli, hast du? Hab's Mut, Mikko! Deine war schon da oben. Meine Frieda will überhaupt nicht mehr aus Walti Lochers Zimmer. So heisst der Schliesser, nicht Latscher. Im Dorf geht es auf einmal zu wie den deutschen Häftlingen, die man im Kiosk kaufen kann. Schaufleischstrumpf. Vor der nächsten Vollmondnacht geht es also nicht. Sonst haben wir einen Toten, der Lochenzack herappen. Hey, was ist denn das für ein Tag? Der nächste Vollmond? Keine Ahnung. Zuerst hat der Locher gesagt, in 10 Tagen. Und jetzt sagt er, es müsse beim nächsten Vollmond sein. Kurlig. Cool. Wenn nämlich der nächste Vollmond am Sonntag ist. Und zwar am übernächsten Sonntag. Genau in 10 Tagen. Also, wir haben nichts als unsere Seele verspielen. Der Walti Locher weiss eben ganz genau, wenn Vollmond ist. Und dann noch der erste im Jahr. Aber ich weiss das auch. Mir macht der Walti nichts vor. Und ich weiss, dass der Nobby Geistgraser gegen alles besser weiss. Und wenn ihr allen der Teufel seine Schwiegermutter vermutet. Aber mir ist das scheisse gleich. Ja. Ich nehme nichts von dem Geld. Kein Pfiffi! Umso besser, Vater. Den nehme ich aus und du kannst mir auch verrecken. So wie du dir ja gerne gewünscht hast, dass ich die Bub und mit mir deine Enkel verrecken. Du, da wird mir dann gewohnt noch etwas anzumerken. Nicht, aber auch gar nichts anzumerken. Alle 8 Geissgläser nehmen aus. Die Schnur zu halten hast. Sonst gehen zum Stadthalter zu Oberlotti Koffer und erzählen ihm, von wem meine Schwester ihre 2 unehrlichen Idioten hat und von wem mein Jüngste das Baby schwanger ist. Wenn einer ein alter Sünder ist, dann bist du als Donobi, alter Bock. Aber wenn wir den Manni töten, dann machen wir das nur, weil wir die Millionen nicht... Hätte hey, noch jemand etwas zu sagen? Nur so der. So lebe ich recht wohl. Einer muss den Manni bewachen, dass er nicht abholt. Noch besser wären 2. Am besten, wir wechseln ab. Das muss man halt organisieren. Der Latscher verlangt noch mehr Schnaps. Samu, riech noch Betz im Keller. Das muss wie ein Unfall aussehen. Der Manni müsste unter einer Tanne hocken. Und dann müsste man die umtun. Unter einen Buchen. Am besten unter der Blütli-Buche. Wir haben im Pfarr schon längstens neue Balken für Kapellen versprochen. Buchungs. Wir sind besser. Wir müssen aber jemanden die Blütli Buchen ansagen, sonst müssten wir zu lange warten. Ich mache das schon mit meinem Bruder, dem Rolf. Und wer soll denn mit dem Bieli schlagen? Alle! Wer dafür ist, soll es bezeugen mit Hand aufheben. Alle bis auf den Geissgraser Nobby. Wenn der Nobby zur Polizei geht... Ich hingere niemand! Wo will ich die Tür fahren? Ja, das hätte ich fast noch vergessen, der Alte. Ebiger darf erst beerdigt werden, wenn die Sache erledigt ist. In Beerdigung ziehen die Leute an wie frische Mistpflege. Und der Ebiger hat einen Haufen Verwandte zu flötigen und sonst noch zu den Dummen. Das ist kein Problem. Gleich ist Stockbein gefroren und schon zugenagelt, dass die Füße nicht dran gehen hinter dem Schopf. Der Bärenwirt will die Sitzung aufheben. Da steht zu aller Verblüffung Döfu Manni, das Opfer, wieder in der Tür der Gaststube. Ich habe mir es noch einmal überlegt. Der nächste Vollmond ist ab übernächsten Sonntag, hat der Nobby gesagt. Am Samstag vorher ist die landwirtschaftliche Ausstellung zur Orlotti gekommen. Die möchte ich mir gerne noch anschauen. Und vielleicht meinen zwei Buben, Jöck und dem Alex, raten, was sie sich für das viele Geld, das sie dann bekommen könnten, suchen tun. Ich denke mir auch, ging mit einem neuen Stall und mit einem Traktor wäre mein Leben ein ganz anderes gewesen. Weisst du nicht, ich weiss denn nicht. Gut, wir gehen am Samstag vor dem Vollmond Sonnti alle an die landwirtschaftliche auf Oberlottikofer. Wer dafür ist? Und sie gehen. Schon im Morgengrauen stampfen sie gemeinsam durch den Schnee hinunter nach dem Dorf Flötigen am Talausgang. Döfu Manni zwischen Seppu Schlagenhaufen, dem Bärenwirt, und Ochsenbluts Röfu, der beim letzten Schwinget in Brienz den drittletzten Platz gewonnen hat. Und dann besteigen sie den Zug nach Oberlottikofen. Manni immer umklammert. Man lässt ihn nicht laufen. Morgen, Sonntag, ist Vollmond. So bin ich ja schon, wenn der Vollmond heute endlich kommt. Dann ist bald einmal alles aus und vorbei. Das werden sich wohl die anderen auch denken. Darum bleiben sie auf ihren Höfen, statt hier in der Gaststube zu hocken und zu jassen. Aufgeregt. Das ist halt schon hier ein bisschen. Samuel, wer ist beim Locher? Wieder Frieda. Ja. Und der? Das Koppels einzige Tochter. Ihr zieht sie ja ganz schön. Bist doch nicht so dumm. Sie ist jetzt halt einmal so. Meine Schwester Zenny und die anderen im oberen Tal schlafen auch mit dem Walti. Ja, bringen wir noch die Flasche Betsy auf. Und dem Polizist bringst du noch 4 Flaschen Algerier, dass er heute Nacht nicht stört. Endlich wird es Mittag. Und ein Nachmittag bricht an, der nicht aufhören will. Der Himmel wie eine dunkelblaue Wandtafel. Kein Windstoß, keine Bewegung, nur Weltallkälte. Einmal donnert es vom Gurgelengrund her. Eine Lawine. Gegen 5 kommt vom Welschweltli Manni. Gekleidet wie immer, nicht einmal ein Halstuch oder einen Hut. Und in einiger Entfernung folgen ihm Rees Stierer und dessen Sohn Stöffu. Vor seinem Haus stellt Manni den Stock an den Türpfosten, betritt durch die Küche die Wohnstube, wo am Tisch Jöggu und Alex, seine Söhne, sitzen. Und am Fenster steht Mannis Frau und schaut hinaus gegen den Mannerenwald, während draußen der alte Stierer sich auf die Bank setzt und der Junge hinters Haus geht. Ich habe noch einen Spaziergang gemacht zum Wasserfall. Er ist ganz verrieschet. Gerade jetzt ist die Sonne hinter dem Zaun gerade runtergegangen. Gross und rot. Nur 1-2 Tage, dann gibt es dann wieder Schnee. Der Herr Manni hat einen Mantel anlegen bei dieser Beise. Sonst könnte er sich im Moment noch verkälten. Wieso sagst du jetzt oft mal Herr Manni zu mir? Weil der Walti Locher mein Vater ist. So. Hat er es also am Jekko müssen sagen, der Walti? Hä? Frau? Und als du vom Locher ist schwanger geworden und das wollte mit auf Kanada nehmen, hat meine Mutter die dumme Kuh stattdessen den Manni geheiratet mit seinem kleinen Hof. Sonst wäre der Locher jetzt in Kanada und hat Millionen statt hier zu hocken als Knecht von seinem Stiefvater ohne Lohn. So, dass er sich nicht einmal eine Frau leisten kann. Eine Million bekommt er ja jetzt. Dass es hier schwer ist, gebe ich ja gern zu. Der Hof ist eigentlich mehr Hütten, aber das wird ja jetzt besser. Und damit auch wirtschaftlicher, mit einem modernen Stall und mit einem Traktor. Und so wie wir es gestern auf der Ausstellung gesehen haben. Nicht nur dir, Frau, und dir, Jöck und dem Alex, wird es besser gehen. Nein, auch am ganzen Dorf. Die Million teile ich aber nicht mit dem Alex, die gehört mir. Und der moderne Stalltraktor, das kommt überhaupt noch nicht in Frage. Mit dieser Million gehe ich auf Kanada. Ja, der Jöck hat schon recht. Die landwirtschaftlichen Neuerungen sind ein Seich. Aber auf die Hälfte von dieser Million verzichte ich denn nicht. Ich bin jetzt 38 und mit einer halben Million kann man in der Stadt besser leben als ich. Hey, hey, wer redet da von einer Million oder von einer halben? Die Million bekommt die ganze Familie. Da kläre ich als meine Frau eine Drittelmillion und hier Jöcko und Alex auch jenen Drittel. Ich nehme nichts von dem Geld. Ich habe dich geheiratet, weil du ein anständiger Bursch warst. Weil du mir zur Frau hast wollen, auch wenn ich schwanger war. Ich wusste auch schon, gewusst, dass ich mich auf einen Walter Locher nicht verlassen kann. Wie recht ich hatte, kannst du jetzt sehen. Er ist nicht gekommen, um sich an dir zu rächen, wie du dir das auch einbildest. Nein, nein. Er will sich einen Spass mit uns armen Menschen erlauben, weil er uns verachtet, heute wie dann. Und auch unser Schicksal amüsiert ihn. Die im Dorf bekommen Krach untereinander. Du siehst ja schon beim Jöcko, beim Alex. Ich sage dir, Manni, im Dorf wird es zugehen wie in der Hölle, wenn sie dich erschlagen haben. Alle möchten sie dir am liebsten übereinander herfallen, wie die Wölfe. Und getrauen sich doch nicht aus Angst, es könnte jemand zum Mund tun. Aber was rede ich da? Du musst sterben, nicht ich. Aber weil wir jetzt halt mal müssen Abschied nehmen müssen, für Gänge, lass dir gesehen sein. Manni, du bist ein anständiger Mensch geblieben, den ich gehört hatte. Aber ich priege nicht darüber. Ich bin nur froh, dass ich nicht über deine Dumme lachen muss, weil sie einfach zu blöd ist. Gewerkt hast, weiss Gott, all die vielen Jahre, wie wir alle gewerkt haben. Der Jöck oder Alex, und ich vielleicht am meisten. Und jetzt, wo der Plagöri aus Kanada kommt mit diesen Millionen, was machst du? Du tust die Opfer. Für was? Hast du etwas von dem Geld, hä? Wenn es wenigstens Sinn macht, bei denen im Dorf. Aber die heisst noch nicht einmal. Und schon sind alle verhuret. Und nicht nur die Mädchen. Dabei hättest du dich jeden Tag können retten, du, wo du alle Wege und Stege in diesem Tal wie keinen zweiten kennst. Hast du etwa den Polizist eingeweiht, hä? Nicht einmal das. Der Bärenwirt weiss ganz genau, warum der nichts darf wissen. Und gestern im Mönch, zu Oberlottikofen, hast du zum Mund aufgetan, hä? Geschwiegen hast. Und heute Morgen, was mit der Flötung gezogen sind. Ja, du hast nicht brüllt. Hey, Leute, die wollen mich für 14 Millionen ermorden. Dabei waren sie doch alle so stockhag und voll, dass du dich ohne weiteres hättest können davon machen. So einfach wäre das gewesen. Taufu, Manni. Dir ist nicht mehr zu helfen. Ja, noch mal, Frau. Es ist jetzt halt einmal so. Taufu, es wäre so wie... In der Tür steht der Bärenwirt. Lebo. Die Frau schweigt. Alle gehen sie mit Manni am Bären vorbei, direkt zum Tal und über den dort zugefrorenen Flötenbach in den Mannerenwald. Über dem Balzenhubel scheint der Mond gegen das Ödhorn. Wie der Wald ansteigt, kommen sie mühsam, sich im Schnee hinaufarbeitend, aufs Blüttli. Eine Lichtung, in deren Mitte eine große Buche steht, die Blüttli-Buche. Die Bauern umringen sie, in ihren Händen lange, große Beile. Aus ihren Mündern stößt der Atem wie Dampf. Ist Blütli-Buchen angesagt? Das haben wir heute Nachmittag gemacht. Ob die Ehre, Manni. Also, fangen wir an. Dann schlagen Hackers Chrigu und Geißgrassers Ludi ihre Beile in die Blütlibuche. Jetzt Res Stierer und Binku Kobler. Und der Bärenwirt sieht, wie Manni an den Baum gelehnt die Lippen bewegt. Der Bärenwirt gibt ein Zeichen, Kobler und Stierer hören auf zuzuhauen. Ja, was war's jetzt noch? Der Vollmond. Hey, Vollmond. Was soll mit dem sein? Es ist nicht. Schlägt weiter. Ich weiß nicht. Schaut doch noch einst den Vollmond an, Bärenwirt. Er ist nicht mehr ganz rund. Ein kleiner Blitz ist schon weg. Ein Mondfinsternis, das kommt jeden Monat vor. Noch nie gesehen. Ja, ich habe schon jeden Mond angeschaut, oder die Sterne. Jede Nacht hockt er bei mir in die Gaststube, wo er hinzugeht. Da sieht er den Mond sowieso nicht, so vollseitig. Ein Mondfinsternis ist schon fast etwas Halbwöchentliches. Ich habe schon den Halbmond so halb gesehen, dass er wie ein Viertelkreis aussieht. In ein paar Minuten ist jede Mondfinsternis vorbei. Ja, die nimmt aber zu, der Mond wird kein weniger. Dir, Kauber, dir, merkt ihr jetzt, warum euch der Locher mit seinen Millionen dazu verführt hat, den Manni in dieser Vollmondnacht zu totschlagen? Weil heute der Mond verplatzt und er von innen anfängt zu glühen. Ihr werdet sehen, ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, aber noch nie an einem Sonntag. Der Mond wird heute in lauter Pitze auf die Erde fallen. Und jeder Bitz ist grösser als Europa und die Erde und die Welt geunger. Wegen dem gibt der Locher seine Millionen her. Das ihm sowieso nichts mehr nützen. Der Alte lacht, hopst vor Freude im Schnee herum, aber sein Sohn Ludi schreit ihm zu. Schnurre, Vater! Und Binku schlägt mit dem Beil wie wild auf die Blütlibuche ein. Und dann fängt auch Res an zuzuschlagen, ebenso wild, ebenso trotzig, im Aufhören. Höllischen Takt. Aufhören! Der Mond verschwindet! Er verschwindet nicht! Etwas Rostiges, Brauns, leidet sich jemanden. Die Bauern starren und starren. Der Mond verfinstert sich immer unerbittlicher, wechselt von einem erdigen Braun zu einem rostigen Braun und ist von brennenden Sternen umgeben, die vorher nicht da waren. Wird endlich zu einem glühenden, zerfressenen Auge mit grässlichen Geschwüren übersät, das bösartig auf den dunkelrot verfärbten Schnee und die Bauern glotzt, deren Beile wie mit Blut beschmiert scheinen. Haus ab! Manni, haus ab! Vater unser, der du bist im Himmel. Der Mond verplatzt von innen. Das Äther, das rauskommt, wird alles überschwemmen. Und geht Hunger. Manni scheint nicht begriffen zu haben, dass er frei ist. Sitzt immer noch unbeweglich. Der Mond kommt wieder. Schaut, der Mond. Und schon schlagen Res und Binku in den Baum, in mächtigem Takt, hinein mit den Beilen in den Stamm, gegen den sich Manni lehnt, sitzend, die Beine gespreizt im Schnee, der sein gespenstisches Dunkelrot verliert. Dann schlagen wieder Ludi und Chrigu zu. Der Mond tritt immer prächtiger hervor, hinter dem blutigen Geschwür, das sich in nichts auflöst. Jetzt schlagen auch alle anderen Bauern zu, auch der Bärenwirt. Jeder springt vor. Ein Schlag, dann der nächste. Und wie die Blütlibuche niederfällt, ist der Vollmond, wie er vor der Mondfinsternis war. Groß, rund, milde, sanft. Der Himmel, schwimmendes, silbernes Licht. Komm, Sepp. Ich glaube dir ja, dass der Teufelmanni verunglückt ist. Warum soll ich denn noch gleich besichtigen? Nicht der Mensch. Lodger ist zum ersten Mal seit jener Nacht, als er aus der Winterdunkelheit in die Gaststube trat, von seinem Zimmer heruntergekommen. Er ist schon im Pelzmantel und Stiefeln und sitzt am langen Tisch und trinkt Milchkaffee. Das Geld ist oben. Der Bärenwirt poltert nach oben, reißt Lodgers Zimmer auf. Auf dem Tisch unter dem Fenster liegt noch immer der Koffer. Unverschlossen. Er klappt den Deckel auf. Voller Geld. Er starrt die Tausendernotenbündel an. Er zählt. Er spürt, etwas stimmt nicht. Er zählt noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8000. Nee, Lantanne. Hier, wie, wir haben 1000 Noten genommen! Alle haben 1000 Noten genommen! Wir kosten an! Und wenn es euch nicht passt, dann habt ihr etwas zu erzählen! Der Bärenwirt schließt den Koffer, trägt ihn in das Schlafzimmer, will ihn wegschließen. Es fällt ihm ein, seine Frau könnte einen zweiten Schlüssel haben. Und so geht er mit dem Koffer nach unten. Lodger ist nicht mehr in der Gaststube. Wo ist der Walti? Weiß nicht. Der hat seine Küche abwaschen. Fällt mir gar nicht ein, an dort nichts mehr zu suchen. Und du, Frieda, kannst du ja auch die Arbeit machen, statt Fudes rumzuhocken. Hey, Kunde! Als Tochter von einem Millionär und gleich wegen Tochter von einem anderen Millionär, nämlich von dir, Bärenwirt, schaffen ich nicht mehr. Dem Bärenwirt läuft Schweiß über das Gesicht. Und durch die kleinen Scheiben sieht er, wie draußen der Cadillac vorbeifährt. Beim Felsen, bevor die Straße in den Wald gerät, holt Lodger die Frau des toten Manni ein. Nach bald 40 Jahren sieht er Zurbrückens Clary wieder. Sie trägt einen Koffer. Der Cadillac hält. Komm, Clary. Steig ein. Du mich schon einlatschen. Walti Locher. Du siehst aus wie Hunderte. Ja. Wir sind beide älter geworden. Wo willst du hin? Auf Oberlottikofen. Arbeit suchen. Clary. Clary, du hast mir verschwiegen, dass du von mir bist schwanger warst. Der Teil von Manni und ich wollten heiraten. Das ist unsere Sache und nicht deine. Hat das der Manni nicht gestört? King ist King. Ja. Es war auch besser gewesen, dass du den Manni geheiratet hast. Wir sind aus dem gleichen Holz, wir passen nicht zusammen. Du, kannst du mir den Reissverschluss auftun? Der Schmerz ist wieder da. Der gleiche wie vor einem halben Jahr. Ich hatte dann einen Herzinfarkt. Zugegeben. Als ich das Dorf verlassen mal, hatte ich eine Mordswut immer und habe geschworen, dass ich mich rächen wollte. Aber schon hier im Wald war die Wut vergessen. So geil hat es mich unter einmal gepackt, das alles zu verlassen, das Land und das ganze blöde Europa. Nur so, ich bin dann reich geworden. Unehrlich oder ehrlich, fragt mich nicht. Und euch... In eurem schäbigen Tal habe ich längst vergessen. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe, seit ich dann von Flötigen mit dem Zug abdampfen bin, nie mehr an euch zurückgedacht. Ihr seid aus meinem Gedächtnis verschwunden gewesen. Excuse. Ich brauche noch ein bisschen Luft. Zumitz in der Brust ist der Schmerz da. Bis auf zum Kinn. Und der linke Arm von der Achsel bis zu den Fingerspitzen. Ja, da ist der Herzinfarkt gekommen. Nicht so ras wie jetzt, aber bös genug. Als ich eine Woche lang im Bett gelegen bin, kommt mir unter einmal das Dorf wieder in Sinn. Niemand speziell, einfach das Dorf. Eigentlich nur der Wald hier. Da habe ich Erkundigungen über das Dorf eingeholt. Das erste Mal, dass ich einen Schweizer Konsul gesehen habe. Daraufhin bin ich auf Zürich geflogen. Habe 14 Millionen von ihm von meinen Nummernkonti abgehoben. Aus Gutmütigkeit wahrscheinlich. Für euch ein bisschen auf die Beine zu helfen. Was ist schon? 14 Millionen. Aber wo mir der Bärenwirt sagt, du seist dann von mir schwanger geworden, hat mir wieder zu gerechtem die alte Mordswut gepackt. Eigentlich hätten sie die sollen zu Tod schlagen. Ja, aber so gross ist meine Wut auch wieder nicht gewesen. So hat eben der Manni müssen daran glauben. Aber jetzt, als ich zurückdenke an den Abend mit dem Bärenwirt, weiss ich nicht mehr so recht, ob es überhaupt Wut war. Ob nicht einfach eine ungeheure Gier über mich kam, noch einmal zu leben. Und zu dieser Gier hat auch der Vorschlag gehört. Weil, wenn man leben will, dann will man auch morden. Und wenn man morden will, dann will man nicht nur Weiberschöss. Wer alles in diesen 10 Tagen hier oben in meinem Bett gelegen ist, für eins oder ein paar Tausiger Nötchen ist mir gleich. So wie es mir eigentlich auch gleich ist, wenn sie zu Tode geschlagen haben. Es hätte auch ein anderer können sein als der Manni. Ich habe mir gleich nicht angeschaut. Und wenn sie niemand zu Tode geschlagen hätte, wäre es mir noch einmal gleich gewesen. Ich hätte nicht das Geld so oder so gegeben. Er schweigt. Ein großer schwarzer Vogel lässt sich auf der Vordertüre neben Lodger nieder. Schon früher sie sind gern zu mir gekommen. Als ich vorgestern die landwirtschaftliche Ausstellung besucht habe, hätte ich nach Flötigen gehen und die anzeigen. Aber du hast es nicht gemacht. Ich hätte nachher den Mann verachtet. Das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Der ist tot. Und jetzt verachte ich mich. Was macht das schon? Ich habe mich gegen verachtet. Ich muss gehen. Sonst verpasse ich noch den Zug auf Oberlottikofen. Er antwortet nicht. Der Vogel fliegt in den gleichmäßig milchigen Morgenhimmel davon. Dann beginnt es leicht zu schneien. Sie nimmt den Koffer vom Hintersitz, schließt die Wagentüre, klettert um den Kühler. Sie stapft durch den Schnee, immer weiter die Straße hinunter, ins Weiße. Oben im Flötenbachwald, viel später, kommt er je zu sich. Die Fenster sind immer noch offen. Schnee liegt im Wagen, auf seinem Mantel. Einen Augenblick lang glaubt er, es sei entsetzlich kalt. Etwas Warmes, Süßes, Schwarzes quillt aus seinem Mund. Aber er fühlt keinen Schmerz. Eine große Ruhe ist über ihn gekommen. Mechanisch hantiert er am Instrumentenbrett. Der Motor heult auf. Er hantiert an der automatischen Kupplung. Der Wagen schnellt nach hinten, dann nach vorn, dann die Straße hinab, durchbricht die Schneeböschung, fällt in die Tannen. Lautlos im tiefen Schnee. Liegt quer im Dickicht. Eine seltsame Helligkeit schimmert durch den dunklen Schnee um ihn. Er begreift verwundert, dass es Nacht ist. Und er erinnert sich, dass es vorher Morgen gewesen ist. Und irgendjemand bei ihm war. Er weiß nicht mehr, wer.